Wie riesenhafte Silhouetten schimmern die Leiber der KDF-Schiffe durch den Hafendunst zu uns herüber. Drüben hinter den St. Pauli-Landungsbrücken, drüben an der Überseebrücke und im Strandhafen liegen sie. Die Monte Olivia, die Oceana, die Stuttgart, die St. Louis, die Sierra Cordoba und der Deutsche. Heute Mittag beginnt für Tausende dort drüben eine herrliche Seereise nach Norwegen. Und wie oft haben wir das hier in Hamburg erlebt, dass glückliche, begeisterte Volksgenossen, denen das Meer draußen zum Erlebnis geworden war, zurückkehrten. Immer wieder braust der Jubel empor an dem schlanken Leib des neuen Schiffes. Der Führer zeigt sich. Hoch recken sich die Arme der Tausende, die hier auf dem Werftgelände stehen heute früh. Nach der Begrüßung durch den Gauleiter spricht Staatsrat Blom. Ein Schiff liegt vor uns. Jetzt noch ein totes Gebilde, das nun einen Namen erhalten und von den Stapeln, auf denen es gebaut ist, in das Wasser hineingleiten soll. Viele von Ihnen haben noch nie einen Stapellauf gesehen. Manche haben ihm schon oft beigewohnt. Immer wieder aber ist es für jeden ein packender, ergreifender Augenblick, in dem diese gewaltige Masse sich zum ersten Male in Bewegung setzt, das Schiff die Stunde seiner Geburt erlebt. So einfach und selbstverständlich der Stapellauf sich vor den Augen des Zuschauers abspielt, so sorgfältige Berechnung und Vorbereitung erfordert dieser einzig dastehende technische Vorgang. Wenige von Ihnen, die jetzt staunend zu diesem Koloss aufsehen, des Kopfes und der Hand schon jetzt in ihm verkörpert ist. Nachdem der Gedanke des Urlauberschiffes geboren und Dr. Ley diese besondere Aufgabe der Werft gestellt hatte, machten sich die Konstrukteure an den Entwurf. In keines einzelnen Menschenkopf kann ein solches Schiff entstehen. Die Erfahrungen früherer Schiffe werden herangezogen, um die neuartigen Aufgaben meistern zu können, die gerade bei diesem Schiff gestellt wurden. Dann kommen aus allen Gegenden die Bauteile auf die Werft. Die Bleche, die Profile und Gussstücke die Kablomotoren, die Apparate, die Möbel, die Stoffe. Alles in genau von der Werft zu bestimmender Reihenfolge. Der Kiel wird gestreckt, die Spanten, das Gerippe des Schiffes aufgestellt. Und Deck auf Deck wächst der Bau. Schon bevor oben die Stahlkonstruktion steht, wird unten mit dem Ausbau angefangen. Jeder kleine Raum von den Tausenden, die das Schiff enthält, hat seinen vorbestimmten Zweck. Was heute noch vier kahle Eisenwände sind, birgt später Maschinen und Apparate, die zur Seele des Schiffes gehören. Lange nicht alles entsteht auf der Werft selbst. Ganz Deutschland kriegt aus seinen Städten und Dörfern mit den Erzeugnissen von Industrie und Handwerk zum Bau bei. Jede Arbeit, jeder Handgriff, mögen sie einzeln betrachtet unwichtig erscheinen, sind notwendig zur Vollendung des Ganzen. So stellt gerade ein Schiff eine Gemeinschaftsarbeit im höchsten Sinne dar. Jeder, ob an dem Schiff selbst gearbeitet oder Teile dafür geliefert hat, trägt mit die Verantwortung dafür, dass alles rechtzeitig zusammenkommt und das Schiff als Ganzes später den Ruf guter deutscher Arbeit in die Welt trägt. Jeder aber auch, der etwas zum Bau beigetragen hat, fühlt sich dann diesem Schiff auf immer verbunden und ist stolz auf dieses Schiff. Es bedeutet eine große Freude, so dieses Werk einer Gemeinschaftsarbeit jeden Tag wachsen und seiner Vollendung entgegenreifen zu sehen. Einen besonderen Stolz aber empfindet die ganze Werft, dass uns das Vertrauen entgegengebracht worden ist, dieses erste Urlauberschiff für Kraft durch Freude zu bauen. Und dass Sie, mein Führer, durch Ihre Anwesenheit den Tag des Stablaufs zu einem unvergesslichen Ehrentag gestalten für die Werft, für alle Gefolgschaftsangehörigen und für die 50.000 Menschen, die als Zuschauer aus allen Gegenden Deutschlands herbeigeströmt sind. Ihnen, mein Führer, melde ich im Namen der Werft das Urlauberschiff Baunummer 511 fertig zum Stablauf. Die Witwe Wilhelm Gustloffs wird nun den Taufakt vollziehen. Und nun zerschellt die Sektflasche am weißen Bug des jüngsten deutschen KDF-Schiffes Wilhelm Gustloff. Nun beginnt die Arbeit der Ingenieure. Nun ist der große Augenblick gekommen, wo dieses erste große Schiff, das deutsche Arbeiter für deutsche Arbeiter gebaut haben, seinem Element übergeben werden soll. Wilhelm Gustloff ist das fünftgrößte Schiff der deutschen Handelsflotte. In der Größe liegen vor ihm die drei Leutdampfer Europa, Bremen und Columbus. Dann folgt die Kap Arkona der Hamburg Süd. Dem Urlauberschiff Wilhelm Gustloff glückhafte Fahrt! Wilhelm Gustloff ist aber auch das fünftgrößte Handelsschiff, das hier auf der Werft von Blum und Fass gebaut worden ist. Und nun spricht Rechtsorganisationsleiter Dr. Ley. Deutsche Menschen, der heutige Tag ist für uns alle und für mich im Besonderen ein gewaltiger Tag. tief bewegt, rede ich jetzt zu Ihnen und darf Ihnen meine Gefühle sagen, die ich in mir trage. Was gestern noch Gedanken waren, Fantasien für viele, Romantik für andere, ist nun Tatsache geworden. Es ist schon etwas unerhört Großes. Es ist einmalig, erstmalig in der Welt, dass es ein Staat, eine Gemeinschaft unternimmt, für Arbeiter ein Schiff, ein so großes, ein so schönes Schiff zu bauen. Nicht alte Kästen, nicht Rumpelkammern nehmen wir Deutsche für unsere Arbeiter, sondern wir haben Kraft durch Freude geboren in dem Gedanken, dass gerade das Beste gut genug sei für unseren deutschen Arbeiter. So ist denn der heutige Tag neben vielen anderen Tagen und Ereignissen der beste Beweis und auch dem Kritiker von draußen der klarste Beweis, dass sich in Deutschland alles gewandelt hat. Dass wir nicht mehr in Wirtschaftskämpfen, Tarifverträgen, Verhandlungen, Konferenzen, Parlamenten und Tagungen unserer Zeit vertrödeln, sondern dass wir ein neues soziales Deutschland aufbauen, indem wir anfangen. Wir fangen irgendwo an, die Gemeinschaft zu ordnen. Wir fangen irgendwo an, ein Werk schön zu machen. Wir fangen irgendwo an, Theater zu bauen. Wir fangen irgendwo an, Schiff und Eisenbahnen, Autos, Omnibusse, Häuser, Wohnungen. Was weiß ich alles? Ich könnte bis morgen früh aufzählen, wenn ich all das aufzählen wollte, was der Führer, seine Partei und Deutschland in den 4 Jahren anfing. Und nicht nur, dass wir anfangen, sondern wir setzen es auch durch. Wir lassen nicht nach. Wir sind zäh wie Rindsleder. Wir fangen nicht an, sondern wir vollenden es auch.